Übung 3. Beispiel. Essen Sie nie Pizza? Doch, ich habe schon oft Pizza gegessen. Doch, ich habe schon oft Pizza gegessen. Doch, ich habe schon oft Pizza gegessen. Und jetzt Sie. Essen Sie nie Pizza? Doch, ich habe schon oft Pizza gegessen. Trinken Sie nie Wodka? Doch, ich habe schon oft Wodka getrunken. Lesen Sie nie die Zeitung? Doch, ich habe schon oft die Zeitung gelesen. Sehen Sie nie Filme? Doch, ich habe schon oft Filme gesehen. Fragen Sie nie den Lehrer? Doch, ich habe schon oft den Lehrer gefragt. Telefonieren Sie nie? Doch, ich habe schon oft telefoniert. Bezahlen Sie nie die Rechnung? Doch, ich habe schon oft die Rechnung bezahlt. Besuchen Sie nie Freunde? Doch, ich habe schon oft Freunde besucht. Schlafen Sie nie im Unterricht? Doch, ich habe schon oft im Unterricht geschlafen.